Die junge Rothaut sprang in ein Kanu und ruderte auf das Ufer los. Es musste sich um Pida handeln, den ältesten Sohn Tanguas. Wie wäre es, wenn ich ihn in die Hände bekäme? An die Befreiung Sam Hawkins konnte ich jetzt doch nicht denken und die Gelegenheit war günstig. Winnetou war entdeckt worden, alle Roten wandten sich der Richtung zu, wohin er geflohen war, niemand achtete auf den Fluss und seine Ufer. Pida, der Hirsch, stieg eben aus seinem Boot und war dabei, es festzumachen, als ich neben ihm auftauchte. Ein Fausthieb streckte ihn nieder. Ich warf ihn ins Boot, sprang selber hinein und ruderte fort gegen den Strom und hart am Ufer hin. Der tolle Streich war geglückt. Weit genug vom Dorf ging ich an Land, wo ich den ohnmächtigen Häuptlingssohn ins Gras gleiten ließ. Dann stieß ich das Kanu in den Fluss hinaus, damit es nicht zum Verräter an mir werden konnte, fesselte den jungen Burschen, nahm ihn auf die Schulter und trat die Rückkehr an. Als er wieder zu sich kam, wehrte er sich kräftig, wenn auch ergebnislos, gegen seine Fesseln. »Wer bist du? Ein räudiges Bleichgesicht, das Tangua mein Vater schon morgen ergreifen und verderben wird!« »Dein Vater wird Old Shatterhand nie wieder angreifen.« »Uff! Du bist Old Shatterhand. So werde ich sterben müssen. Aber ihr sollt keinen Laut des Schmerzes aus meinem Munde hören.« »Wir sind keine Mörder. Du wirst frei sein, wenn dein Vater die Bleichgesichter herausgibt, die bei euch sind.« »Er wird es tun. Denn sein Sohn gilt ihm mehr als 10 mal 10 Hawkins. Und auf Center legt er überhaupt keinen Wert.« Er machte mir keine Schwierigkeiten mehr, sodass ich schon daran dachte, ihm seine Fesseln abzunehmen, und er ließ es aber dann doch. Die Voraussage Winnetous ging in Erfüllung. Es begann zu regnen, und zwar so heftig, dass ich unter einem dicht belaubten Baum mit meinem Gefangenen Schutz suchen musste. Dazu kam noch die hereinbrechende Nacht. Direkt gemütlich war es also nicht. Aber mit der Morgendämmerung hörte auch der Regen auf. Dichter Nebel lag jetzt über dem Boden und dem Fluss. Trotzdem fand ich nach einigen gegenseitigen Zurufen meinen Bruder Winnetou am vereinbarten Platz. »Mein Bruder Charlie, du bist heil zurück. Uff, Pida, der Sohn des Häuptlings. Wo hat mein Bruder ihn ergriffen?« »Am Flussufer, nicht weit von Hawkins Insel.« »Hast du Hawkins gesehen?« »Nein, aber ich hörte ihn mit diesem Kiowa reden. Vielleicht hätte ich ihn noch befreien können, aber da wurdest du entdeckt und ich musste meinen Plan zunächst aufgeben.« »Ich hatte Centers Zelt fast erreicht, als mich 4 Kiowas vertrieben. Ich floh nach Osten, schwamm über den Fluss und entkam. Center habe ich freilich nicht gesehen.« »Du wirst ihn bald zu sehen bekommen. Wir werden ihn und Hawkins gegen den Sohn des Häuptlings austauschen.« »Uff, mein Bruder Charlie hat mit dessen Gefangennahme den Kiowa Tangua in der Hand.« Wir banden den Gefangenen so zwischen uns fest, dass seine Schultern die unsrigen berührten und sein Kopf über Wasser bleiben musste. Mit den Beinen konnte er uns beim Schwimmen helfen. Dann gingen wir in den Fluss. Der Nebel lag so dicht auf dem Wasser, dass wir nicht 6 Manneslängen weit sehen konnten. Aber bekanntlich hört man im Nebel umso besser. Winnetou machte mich auf leise Ruderschläge aufmerksam, die ein indianisches Kanu mit großer Eile flussabwärts trieben. Ein Weißer sitzt darin. Es ist Center. Er entflieht. Uff, ich muss ihn haben. Er darf mir nicht entkommen.